ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. 100 aus 100, der Jubiläumspodcast anlässlich 100 Jahre Hörspiel. Und mein Name ist Jörg Albrecht. Mir gegenüber sitzt Nora Gomringer. Hallo. Und wir stürzen jetzt in eine Finsternis aus dem Jahre 2015. Ja, und es handelt sich um eine lächerliche Finsternis, eine Produktion des SWR aus dem Jahr 2015. Das Stück entstand 2014 schon als Hörspiel, ist aber seither mehrfach auch für die Bühne adaptiert worden. Geschrieben von Wolfram Lotz, in der Regie von Leonhard Koppelmann, gehen wir in eine unbestimmte Finsternis, beziehungsweise wird sie genannt die Regenwälder Afghanistans. Mhm. Also ein Irrealis. Ein Hauptfeldwebel der deutschen Bundeswehr und sein Unteroffizier machen sich auf die Suche, dort in eben diesen Regenwäldern Afghanistans einen verrückt gewordenen Oberstleutnant, der zwei Kameraden der Spezialeinheit umgebracht hat, zu liquidieren. Diese Geschichte kommt einem vielleicht bekannt vor, mhm, wenn man Kinofilm-Fan ist, Francis Ford Coppolas Apocalypse Now kennt und gesehen hat, wo es ja eigentlich eine Adaption des Stoffes von Joseph Conrad, ja, Heart of Darkness ist, Herz der Finsternis. Und darauf bezieht sich der Titel natürlich auch. Genau, wir gehen also, oder ist es nicht auch so, dass es, das ist der Begriff für die kolonialgeschichtliche Bearbeitung, mhm, und die Gedanken an alles, was eben auch quasi südlich außerhalb Deutschlands liegt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, wir sind in einem ganz klassischen Verständnis von Finsternis, aber Wolfram Lotz dreht es alles nochmal um. Und zwar haben wir wie so eine Art wahnsinniger Menschenrevue vor uns. Mhm. Da gibt es einen somalischen Fischer, der in Mogadischu Piraterie studiert, mhm, weil eben das Leerfischen der heimischen Fischgründe durch Fangflotten Asiens und Europas das alles den Broterwerb vor Ort nicht mehr ermöglicht. Dann hat man eben, so wird es dargestellt, zwei Möglichkeiten, Piraterie oder Prostitution. Dann gibt es Eingeborene, die überwacht werden beim Koltanabbau für die Mobilfunkindustrie. Also all das, was uns zum Beispiel auch der Weltspiegel und so auch immer, mhm, zeigt. Und da sind Blauhelmsoldaten, die genau das eben beobachten und quasi die Menschen, so schlimm es klingt, in Schach halten. Weil man changiert die ganze Zeit bei so Gefühlen des, was passiert denn da? Und wie, dass der das so darstellt. Ach du Jemine, aber es ist natürlich auch eine Farce, wie die, ja, gesamte Kolonialdramatik eine Farce ist. Ja, es ist so ein bisschen auch wie Thomas Pynchon eigentlich solche Stoffe aufbereitet. Daran hat es mich oft erinnert. Mhm. Also, dass eben die Figuren wie in so einer Art Revue an uns vorbeiziehen, mhm, und ihre Geschichten eigentlich ausstellen. Wir können den Erzählenden eigentlich nicht immer vertrauen, ob das jetzt alles so stimmt, was sie erzählen. Und es geht auch stark darum, wer eigentlich welche Geschichte erzählen kann. Mhm. Mhm. Ja, wer das Recht hat quasi, das ist ja so die neue Frage, die überall so anklingt. Und dieser Finsternisbegriff ist ja mittlerweile fast eine Art, ein moralischer Verdunkelungspunkt, mhm, während wir die ganzen weißen Stellen auf der globalen Land- und Weltkarte ja quasi klären. Überall breitet sich der Mensch aus, mhm, er taucht überall auf, die weißen Flecken verschwinden, aber immer mehr dunkle Flecken gibt es. Die Finsternis begleitet, mhm, quasi auch diese Expansionsbewegungen der Menschheit. Ja, und der Abenteuerroman klingt ja an, auch wenn es kein Abenteuerroman ist, sondern ein Hörspiel. Und der war, mhm, ja letztlich auch ein Instrument, das die Kolonialisierung mit vorangetrieben hat. Denn er erzählt im Grunde das, was in der Ferne passiert und animiert, wieder dorthin zu gehen oder, mhm, rechtfertigt zumindest, was in den Kolonien passiert ist. Und das alles dreht Wolfram Lotz ziemlich durch die Mühle und wirft es wieder aus. Am Ende ist es ja so, dass wir die beiden Haupterzählenden, nämlich diesen, mhm, Hauptfeldwebel und den Fischer, nochmal aufeinander treffen haben und da die Frage auch gestellt wird. Also der somalische Fischer fragt dann eigentlich, ist es nicht so, dass auch meine Geschichte erzählt werden muss? Und daraufhin wird er erschossen. Mhm. Okay. Das ist für mich so ein Knackpunkt an dem, ja, Ganzen, wo ich mich dann doch frage, auch bei dem Stück immer wieder im Hören, also wie können wir denn dekolonisierend über Kolonialismus sprechen oder schreiben? Also es ist für mich deswegen auch ein Stück, das vielleicht, selbst wenn es nur ein paar Jahre alt ist, heute auch